sieht so aus, als wüsstest du ganz genau, wie man einen Code schreibt. Außerdem könntest du mit deinen Fähigkeiten ja schier eine Karriere auf Twitch starten, so gut wie du games. Ich game auch gern. Aber jedes Mal, wenn ich länger als eine Viertelstunde zocke, sagt Tagesmutter: Hör auf, deine Zeit mit Videogames zu verschwenden. Mach lieber etwas Gescheites.